Verwandten grüßen den Tag und nehmen ihn stark auf Strahl. Spürst du die Freiheit, hörst du den Schritt, reih dich ein und ziehe mit. Nicht lang nur fragen, es weiß doch jedes Kind, dass wir von Vibor sind. Durch die Wolken bricht. Spürst du die Freiheit, hörst du den Schritt, halt dich ein und ziehe mit. Nicht lange fragen, es weiß doch jedes Kind, dass wir von Vibor sind. Und nochmal. Spürst du